Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 14, 2013. Die Macht war stark in ihr. Und ich komme gleich zu, ohne Umschweife, zu dem Titel, ja, weil ich finde, das ist da der Hauptpunkt diese Woche. Bei mir jedenfalls Katastrophe passiert. Ende für LucasArts. Ja. Disney schließt die Spieleschmiede, die zuletzt eben auch die Star Wars Reihe gemacht hat an Videospielen, jede Menge, ja, auch Clone Wars beispielsweise, und auch jetzt aktuell an einigen Titeln gearbeitet hat, zum Beispiel an einem Star Wars 1313, und seit Mittwoch ist es offiziell, das war's für LucasArts. Und das ist besonders traurig. LucasArts hat ja eine sehr große Tradition, und wem das jetzt erstmal nichts sagt, das kann daher kommen, weil nämlich bis 1991, wo, finde ich, die Glanzzeiten der dieses Studios, dieses Spielestudios waren, hat dieses LucasArts nämlich Lucasfilm Games geheißen. Und die haben solche Titel gemacht, wie zum Beispiel Secret of Monkey Island, ja, Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade beispielsweise. Das alles kam von Lucasfilm Games, beziehungsweise dann eben nach 1991 LucasArts. Und da unter LucasArts wurden dann auch Sachen wie Star Wars X-Wing, Star Wars Rebel Assault veröffentlicht und auch Day of the Tentacle, Maniac Mansion 2 war das, und Sam & Max, Star Wars TIE Fighter, Dark Forces und so weiter und so weiter. Das hat sich dann auch fortgesetzt. Ab 96 hieß es dann verstärkt auch Windows-Unterstützung, und da waren dann zum Beispiel Indiana Jones und der Turm von Babel erwähnenswert, oder auch Star Wars One, Star Wars Episode One Razor, ja, das Podracer-Spiel, und auch Monkey Island war da noch mit drin, nämlich 2000 ist ja Flucht von Monkey Island erschienen, also Escape from Monkey Island, und das ist einer meiner Lieblingstitel dieser Reihe, muss ich sagen, außer natürlich im ersten, klar. Ja, und so weiter und so weiter. Und diese Spieleschmiede mit einer Tradition, ja, von 1984, Ballplacer war das erste Spiel, das damals für die Heimcomputer erschien, wie eben Atari 5200, der Atari Heimcomputer C64, MSX, NES, Schneider, CPC und der ZX Spectrum sogar. Ja, dort war also dieses Ballplacer-Spiel vertreten. Danach kam auch Rescue and on Fractalus und vor allem natürlich The Eidolon, wer sich dann dran erinnern kann. Heftige Sache. Ja, so kann's gehen. Disney hat gleich Tabula Rasa gemacht und hier dieses Studio eben platt gemacht, um es mal so salopp zu sagen. Und das wird vermutlich nicht das letzte sein. Ich war ja schon sehr, sehr beunruhigt, als eben die Nachricht kam, dass dass Star Wars fortgesetzt werden soll. Also das ist nicht so schlimm, das, im Gegenteil, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das so passieren soll. Ja, ich war schon immer auf der Seite von den neuen Episoden, die nachgedreht wurden, also praktisch das Prequel. Aber was eben da ganz deutlich hervorsticht, war, dass J.J. Abrams, ja, Regie führen soll. Der Mann, der schon das Star Trek-Universum kaputt gemacht hat mit dem neuen Star Trek-Film, ja. Und da muss ich schon sagen, also ich sehe für Star Wars kaum noch eine Chance, weiter zu existieren. Ja, jedenfalls nicht in der Form. Das wären dann eben für, ja, mag sein, dass es aus finanziellen Gründen für die Studios logisch ist. Ja, nur das wird ein Star Wars sein für die Kiddies von heute. Ja. Und genauso wie der Star Trek für die Kiddies von heute ist ein Actionfilm, der mit dem Star Trek-Universum einfach gar nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Ja. Und so wird es dann eben auch passieren. Da bin ich leider der festen Überzeugung, dass es eben auch passiert für oder bei Star Wars. Ja. Mit diesem Teil, der dann von J.J. Abrams eben dann, ich wollte schon irgendwie sagen, kaputt gemacht wird. Aber es wird wahrscheinlich so sein, ja. Mach mir da keine Illusion. Also egal, aber jetzt wirst du auf dem Star Trek und auf J.J. Abrams rumreiten, sondern mehr auf der Tatsache, dass eben Disney hier eine riesen Verantwortung übernommen hat. Man darf auch nicht vergessen, nicht nur Star Wars und LucasArts hat es einverleibt, sondern eben auch so Merchandising wie eben Indiana Jones. Ja? Und ich bin auch überzeugt davon, dass irgendwann noch ein Indiana Jones Film kommen wird. Wenn er nicht von J.J. Abrams ist, könnte es sogar was werden. Ja? Die Grundlage wurde ja gelegt in dem Kingdom of the Crystal Skull. Ja? Allerdings nicht mehr mit Harrison Ford. Ja. Aber gut, okay. Nur ich sehe es halt jetzt, dass Lucasfilm Games beziehungsweise LucasArts eben zerstört wurde. Und es zeigt, dass Disney keinerlei Fingerspitzengefühl zeigt. Meine Güte. Nicht nur für die Fans, sondern auch für das Merchandise, das sie gekauft haben an sich. Ich kann nicht verstehen, wie man so eine Firma untergehen lassen kann. Gut, dass der Markenname an sich, LucasArts, der könnte eventuell noch verkauft werden, ja. So wie das ja oft gemacht wurde, zum Beispiel mit Atari. Ja. Atari ist ja auch pleite gegangen sozusagen. Und der Titel wurde dann eben von irgendeinem anderen Entwicklerstudio genommen und weitergeführt. Und so wird es, könnte es auch mit LucasArts sein, dass eben Disney da die Rechte verkauft und nochmal Geld einstreicht. Ja, also ganz, ganz traurige Sache. Für viele ist das etwas gewesen, wo die ganzen Erfahrungen auch, ja, für das Leben von LucasArts, Lucasfilm Games gesammelt wurden. Ja, Tatsache. Da gibt es ein Video dazu. Life Lessons I Learned from Playing LucasArts Games as a Child. Ja. Von Kotaku. Und ich habe das Video verlinkt. Wie immer bei Videos bringt nichts drüber zu sprechen. Einfach anschauen und ja, genau. Ja, damit ist es aus mit Guybrush Threepwood und Konsorten. Ein trauriges Ende für diese Spieleschmiede. Und so sang- und klanglos, ohne jetzt wirklich in extremer Not zu sein, geschlossen zu werden. Klar, es hat nicht mehr so die Riesenerfolge gehabt, wie eben in der Secret of Monkey Island Zeit und Mansion und so weiter. Aber so schlecht war es eigentlich nicht. Und jetzt, dass jetzt eben das neue Star Wars Spiel 1313 hier abgesetzt wurde, das zeigt eigentlich ganz klar, dass hier keinerlei Verständnis für das Star Wars Universum und für die Fans im Star Wars Universum hier an den Tag gelegt wird. Und ja, da können wir uns noch auf vieles Schlimmes gefasst machen, glaube ich. Aus dieser Ecke. Zu feiern gab es hingegen etwas bei E+, denn die sind seit 20 Jahren im Geschäft. Ja, seit 20 Jahren, also ein schönes Jubiläum. Ich weiß gar nicht, ob die großartig was geplant haben. Ja, die Anfänge waren 1994 war das Netz in Berlin gestartet. Ja, nicht viel später bin ich ja, wenn ihr es noch nicht wusst, auch bei E+ eingestiegen, hat da also auch mitgewirkt, wenn man so will, ja, mehr oder minder. und 97 als erster deutscher Netzbetreiber Prepaid-Tarife an oder eingeführt in Deutschland. Das gab es damals noch nicht, ja. 1999 dann gab es die Time-Warner-Tarife und so weiter. Dann KPN wurde eine Hauptgesellschafter von E+. Ja, nicht allzu lange danach habe ich dann auch meine Segel gestrichen bei der Firma, ja, weil sich doch da das Betriebsklima noch gewaltig verändert hatte. Ja, bin ich schon lieber ausgestiegen. Die Einführung des Datendienstes iMode, ja, das war eine große Sache, aber ich sag ganz klar, durch ein paar Fehlwerbungen, ja, durch mangelhafte Image, Pflege, ist iMode natürlich da im Sande verlaufen. Und dann kam eben auch mit UMTS und den Smartphones das neue, das echte Internet sozusagen. Da war iMode dann natürlich erstmal weg vom Fenster, da hat es keine Chance mehr gehabt. Da hat E+ hier den Einstieg verpasst, ja, mit dem iMode. Obwohl man das zwar massiv gepusht hatte, kam es dann eben trotzdem nicht dazu, weil einfach die falsche Werbung meiner Meinung nach gemacht wurde da. Ja, es kann natürlich passieren, aber das weiß man ja im Voraus, als nicht im Nachhinein kann man es sagen. Ja, dann ging es auch weiter, ja, mit dem Ganzen und letztendlich ja, war dann der große Erfolg mit den Base, mit der Base-Marke, ja, die also richtig eingeschlagen hat. Und seitdem geht's eigentlich E+ wieder recht gut. Ja, Marktanteil momentan bei knapp 20%. Also 2011 war das knapp 20%. Andere Zahlen liegen mir leider nicht vor momentan. Und das ist schon beachtlich, muss man sagen. Ja, etwa 23 Millionen Kunden. Die Netzabdeckung war natürlich am Anfang immer das Problem. Bis heute halten sich übrigens die Aussagen, wie zum Beispiel, dass E+ eine schlechte Netzabdeckung hätte. Ja, das kommt natürlich daher, dass am Anfang, als E+ gestartet ist, tatsächlich nur ganz begrenzte Netzabdeckung vorhanden war. Ja, logisch. Die haben neu angefangen und sind quasi neu gestartet, während die anderen eben schon in den meisten Gebieten empfangbar waren, hat E+ eben das Netz gerade aufgebaut. Und das hat sich sowohl bei den Fachkräften, ja, in Anführungszeichen, als auch eben bei den Kunden gehalten, die Denkweise, dass es ein schlechter Empfang wäre, kann ich nicht mehr bestätigen, ja, mit E+. Also, wenn ich hier meinem Hobby Geocaching fröne, ja, dann muss ich sagen, ich wundere mich als, warum ich mitten im Wald, in der Pampa, ohne irgendein bewohntes Gebiet in der Nähe auf einmal guten Empfang haben, manchmal sogar 3G-Empfang. Also da kann's nicht mehr dran liegen. Ja, Empfang. Ja, also E+ 20 Jahre beachtliche Leistung und meine Glückwünsche an die Firma und auch an die Mitarbeiter, die hier, das weiß ich aus erster Hand, die hier also sich sehr engagiert haben. Leider ist so ein bisschen der Geist von dem Start, von dem fulminanten Start übrigens, ja, am Anfang doch verloren gegangen. Eben nach der Übernahme durch KPN hat sich da haben sich da die Zeichen ein bisschen gedreht und man hat zu schnell versucht, auf zu seriös mit Krawatte und so zu machen. Ja, es kam manchmal sogar so falsch rüber, ja, dass eine junge, neue aufstrebende Firma, ja, die stellt die Leute nicht so rein, dass man denkt, das wäre so ein, ja, was weiß ich, so ein alter, verkappter Büroknabe. Es hat sich zwar momentan, habe ich das Gefühl, wieder ein bisschen gelegt, ja, also so dieser junge Schwung ist wieder ein bisschen mehr reingekommen. Anscheinend hat man da auch gesehen, dass es nicht die richtige Möglichkeit war, weil nämlich sogar zeitweise die Marktanteile wieder gefallen sind, ja. Und erst in letzter Zeit ist es dann wieder besser geworden. Also trotzdem ein beachtlicher Erfolg, E+ eine Geschichte, die sicherlich in einigen Wirtschaftsbeispielen durchaus genannt werden kann, wie man hier aus eine fast unmögliche Sache mit übermäßiger Konkurrenz doch noch auf die Beine stellen kann, ja, das ist nicht schlecht. Geärgert habe ich mich die Woche besonders über einen Artikel auf Heise, also nicht über den Artikel direkt, sondern was der Artikel sagt, denn nämlich darin wird hier die Medienwächter mal wieder zitiert. Ja, wenn ich allein schon den Ausdruck höre, Medienwächter, Merkel, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja natürlich, wie ihr vielleicht alle wisst, einen Google Plus Hangout zur Integrationspolitik gehalten, ja, und jetzt ist dieser Google Plus Hangout unter Beschuss, denn die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist da alarmiert und diese Hangout-Sache, ja, beziehungsweise es soll ja erst am 19. April, ja, soll das ja erst stattfinden. Ich habe eben schon gesagt, als ob das schon stattgefunden hätte. 19. April soll das stattfinden, ja. Und es wäre eine Rundfunklizenz erforderlich, wenn man hier eine Videokonferenz mit Live-Chat-Funktion macht über Google Plus Hangout. Das ist ja erstmal nicht tragisch, das wäre natürlich für die Bundesregierung kein großes Problem, hier eine Rundfunklizenz vielleicht eventuell zur Erwerbung für den eigenen Videopodcast, ja. Was es aber heißen würde im Schritt, wie man eine solche Behauptung überhaupt aufstellen kann, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sollte sich was schämen, ja. Sich hier krampfhaft gegen neue Technologien zu stellen, ist ein unglaublicher Angriff auf die Meinungsfreiheit der Bürger, denn das würde bedeuten, dass jeder Bürger, der ein Google Plus Hangout öffentlich hält, eine Rundfunklizenz braucht. Unfassbar ist das, ein unglaubliches Ding, und hier muss man sich gleich dagegen wehren. Ich hoffe, dass auch hier das Bundeskanzleramt hier nicht einknickt und natürlich keine Rundfunklizenz dafür erwirbt, weil es nämlich nicht notwendig ist, eine Sendelizenz zu machen. Ich weiß, das wurde auch schon im Vorfeld diskutiert über dieses Google Plus Hangout. In Deutschland wird ja gleich alles, was neu ist, diskutiert und versucht, mit bürokratischen Mitteln zu stoppen. Ja. Aber die Diskussionen waren erstmal vom Tisch, nachdem man die Aussichtslosigkeit erkannt hat. Jetzt natürlich, nachdem so eine prominente Dame hier ein Google Hangout machen will, dann ja, soll es auf einmal wieder auf den Tisch kommen. Und was das natürlich bedeutet, das wäre das Aus für Google Hangout in Deutschland. Ja, ganz klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch legal möglich wäre, einen öffentlichen Hangout zu führen. Und sind wir mal ehrlich, was anderes interessiert mich Hangout erst gar nicht. Ja, wenn ich mit jemand Videochat machen will, dann mache ich das über Google Talk. Das geht nämlich auch, und zwar noch in besserer Qualität. Und Hangout, ja, das ist etwas, wo ich eigentlich nur den Sinn drin sehe, wenn man das öffentlich macht und danach auch noch auf YouTube zur Verfügung stellt, die Aufzeichnung. Ja, aber hier, das ist mal wieder typisch deutsch. Typisches Beamtentum. Hier, da könnte man wirklich, da könnte man wirklich ausrasten. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr sauer mal wieder. Dass hier sowas gefordert wird, ist unglaublich. Und man sollte einfach mal sich daran gewöhnen, dass sich die Zeiten geändert haben. Ja. Und wer heute noch für einen öffentlichen Videochat eine Rundfunklizenz verlangt, der hat den Anschluss komplett verloren, macht sich lächerlich und führt auch dann den Sinn einer Rundfunklizenz ad absurdum. Und das Ganze ist schon also wirklich sehr, sehr bedenklich. Das hat für mich den Anschein, als ob es nur darum ging, möglichst die Kommunikationswege für die Bürger einzuschränken. Ja. Und nein, 500, ich pfeife auf 500. Wenn ich was zu sagen habe über ein Google Hangout, dann sollen das Millionen sehen können. Ja, das ist mein gutes Recht. Ich als Privatmann darf das tun. Das ist meine Meinung. Und wenn mir das verboten wird, durch die Hintertür, dass man eine Rundfunklizenz braucht, was natürlich vollkommen abwegig ist, dass man sowas als Privatmann überhaupt bekommen kann, ja, sei es jetzt finanziell oder vom bürokratischen Aufwand her, dann ist es für mich ein ganz klares, zumindest durch die Hintertür, wenn auch ungewolltes Anliegen, dass man hier eben die Leute mundtot machen will und möglichst die Verbreitungsgröße einschränkt. Das ist nicht zu akzeptieren. Deswegen hoffe ich, dass hier das Bundeskanzleramt auch hart bleibt und klar macht, dass man für so etwas keine Rundfunklizenz braucht. Schon 2006 hat ja oder nach 2006 ist es sowieso so sehr interessant, dass diese Medienanstalt hier ankommt. 2006 wurde der Podcast schon gestartet in einem Videoblog, ja, für die Bundeskanzlerin, ja. Und angeblich wären diese Fragen nun nicht zum ersten Mal aufgetreten. Also hallo, was wollen die damit sagen, dass Podcasts auch noch eine Rundfunklizenz brauchen? Leute, also wirklich, es wird immer grotesker und ich hoffe, dass da sich genug Leute finden, die da den Anfängen wehren, weil schon könnt ihr bald gar nichts mehr hören, ja. Aber notfalls ist das so klar, notfalls gehe ich in den Untergrund, ja, und verbreite meine Sendung über Russland aus, wenn man dann über Russland noch das machen darf, und das darf man, ja, und in Deutschland nicht mehr, müssen wir es halt über Russland machen, ja, oder über sonstige Länder, ja. Und dann ist das, dann sind wir endgültig in der Bananenrepublik Deutschland angekommen. So, dann, um es gleich mit dem Aufreger weiterzumachen, ja, so ein anderer Kandidat ist ja auch die GEMA, ja, die immer wieder bei uns in die Kritik kommt und das meiner Meinung nach zu Recht. Ganz im Gegenteil zur SACEM, die französische Verwertungsgesellschaft hat jetzt wieder einen Lizenzvertrag mit Google abgeschlossen wegen der Videoplattform YouTube und darin wird eben gesichert für die nächsten Jahre, dass es YouTube erlaubt ist, Musikvideos mit CKAM-geschützter Musik zu verbreiten. Das ist die, wie gesagt, die GEMA aus Frankreich. Ja. In 127 Ländern in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Asien darf dann eben dieses Material auf YouTube zu sehen sein. Die Höhe bleibt das Geheimnis von SACEM, ja. Das ist also eine Folgevereinbarung. 2010 hat sich YouTube, Google eben mit SACEM schon geeinigt und das ist jetzt eine Verlängerung sozusagen. Ja. Letztes Jahr war der Vertrag ausgelaufen. Ja. Die GEMA hingegen, die stellt sich immer noch quer. Ja. GEMA verlangt 0,375 Cent pro Musikstream. Das ist vollkommen utopisch, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Offenbar möchte hier die GEMA auch keine Pauschalvereinbarung halten, wie man es mit so einer Plattform machen würde. Der GEMA entgehen viele, viele, viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden. Ich weiß es nicht genau, wie da die Größenordnung ist. Ich schätze mal auf Millionen, denn die GEMA fordert ja von YouTube 1,6 Millionen Euro Schadensersatz wegen der Nutzung von GEMA-geschützten Werken auf YouTube. Zugleich möchte sie natürlich auch nicht der Buhmann sein und wehrt sich jetzt auch gegen die Sperrhinweise, die auf YouTube eben auftauchen, wenn man ein Video anguckt, das eben mal wieder in Deutschland nicht anzuschauen ist, weil die GEMA sich nicht einigen will, ja, oder was weiß ich, abzocken will. Und dann, das will man natürlich auch nicht, dass die Leute sehen, wer hier oder wo das Problem liegt. Ja, ist ja eigentlich keine Schuldzuweisung, ist eigentlich nur eine Tatsache. Die GEMA hat sich nicht können einigen mit YouTube, so da, deswegen kann man das Video nicht sehen. Das sehe ich eigentlich nichts problematisch. Und ich hoffe auch da, dass das Gericht sich eben gegen die GEMA wendet und mal klar macht, dass es eben so nicht geht. Insgesamt ist sowieso schon die Gesamtsituation von der GEMA immer grotesker geworden. Auch diese GEMA-Vermutung, die muss endlich kippen, denn bei der Masse an Künstlern, die bereits unter anderen Lizenzen ihre Werke veröffentlichen, ganz ohne GEMA, und diese auch wohlgemerkt auf CDs bereits schon seit längerer Zeit im Handel sind, das sind mir auch persönlich ein paar Beispiele bekannt, kann man eigentlich eine GEMA-Vermutung nicht mehr aufrechterhalten, meiner Meinung nach. Und vielleicht ist es da bald Zeit, das erneut prüfen zu lassen vom Bundesverfassungsgericht, dass das eben hier endgültig mal gekippt wird. dann will es mal gut sein mit der ganzen Politik. Sonst drehe ich hier noch am Rad, ja, und muss gleich noch ein Grüntee machen. Ich komme zu was Erfreulicherem, jedenfalls für mich erfreulicher. Nicht alle werden das so sehen. Und zwar geht es um die neue Browser-Engine Plink. Ja, Plink, die soll ja WebKit im Prinzip ablösen, wenn man so will. Und das sorgt natürlich wieder mal für einen kleinen Aufschrei. Was ist passiert? WebKit ist ja schon ziemlich aufgebläht. WebKit ist, wer es noch nicht weiß, die Engine, die auch Safari, Chrome und seit neuestem auch Opera benutzt. Ja. Und bisher war es okay. Aber Google sieht Probleme momentan mit der immer mit der ja, mit der steigenden Größe ja, dieser WebKit und natürlich auch mit der Tatsache, dass zum Beispiel, wenn ihr euch mal den User Agent anguckt, da kriege ich wirklich die Krise. Und da habe ich schon auch hier manuell den User Agent geändert in meinem Browser, weil Apple-Werbung möchte eigentlich keine machen, zumal Apple das auch nur weiterentwickelt hat von dem K-HTML. Und deswegen sollte eigentlich dort in diesem Header K-HTML stehen und Apple sollte da eigentlich nicht genannt werden, meiner Meinung nach. Aber gut, okay. Google bleibt da fair. Offenbar, ich würde es nicht tun. WebKit kommt eben jetzt an so eine Grenze, wie Firefox mit der Gecko Engine auch mal erreicht hatte, wo man es einfach von der Wartung her nicht mehr so gut optimieren kann. Ja. Jetzt soll Plink kommen. Das ist ein Fork von WebKit, also eine komplett eigenständischer, eine eigenständige Ausgliederung sozusagen aus WebKit, die separat entwickelt wird. Und das soll dann später hinaus auch die Basis für Chromium, Chrome und auch Chrome OS sein. Ja. Und auf einen Schlag könnte laut Aussagen von einem offiziellen Chromium-Blog von Google, auf einen Schlag könnten da also etwa 4,5 Millionen Codezeilen eingespart werden. Und das ist natürlich ein Wort, wo jeder Entwickler sagt, okay, keine Sekunde warten, sofort machen. Ja, also das ist fantastisch, ja, wenn das geht. Und insgesamt wären da auch 7000 Dateien, um es vielleicht für den Nicht-Entwickler ein bisschen anschaulicher zu machen, 7000 Dateien könnte man entfernen und hätte dann eine ziemlich schlanke, schnelle und für die Zukunft gerüstete Engine, ja, Plink. Google will mit den verschiedenen Browser-Anbietern zusammenarbeiten, damit eben eine Kompatibilität gewährleistet bleibt und hoffentlich ist dann bei der Plink Engine auch der WebKit User Agent weg und es heißt Plink und es steht Google drin und nicht mehr Apple. Ja, dann gibt's noch Neuigkeiten Nintendo Wii U. Ja, in der letzten Zeit wird wieder sehr stark auf die Wii U geprügelt. Viele Entwicklerstudios haben mal wieder ihren alten Spruch, ja, die Wii U sei nicht leistungsstark genug für die Next-Gen-Konsolen. Und wenn es dann von Next-Generation-Konsolen ausgeht, dann heißt es, ja, PlayStation 4, die neue Konsole von Microsoft, aber Wii U soll nicht zu der Next-Gen-Generation zählen, offenbar. Das erinnert mich an verschiedene Diskussionen. Nintendo DS beispielsweise oder auch, und das sagt auch hier ganz klar der Miyamoto, ja, Shigeru Miyamoto sagte auch, dass ihn das an die Diskussionen über den DS, Nintendo DS eben erinnert. Mich erinnert es aber auch an die ursprüngliche Wii, die ja auch gescholten wurde und da kann man ja nichts mit anfangen, haben die Entwickler gesagt so, und dann war auf einmal die Konsole, die meistverkaufteste Konsole, ja, war ganze Zeit lang absolute unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Niemand hätte dieses Comeback zugetraut, weil vorher die PlayStation der Platzhirsch war. Und zwar mit Abstand. Und die Karten wurden auf einmal neu gemischt. Ja. Erst später hinaus, nachdem eben die Wii dann wirklich langsam aber sicher immer weiter ins Hintertreffen geriet, wohl auch wegen der steigenden Anzahl von Tablet- und Smartphone-Games, ja, ging es dann eben ein bisschen bergab wieder, während sich eben die Hardcore-Zocker auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 dann eben etwas treuer hielten, ja. Aber dennoch eine ganz klare Sache, dass die Wii eine extrem erfolgreiche Konsole war. Die Wii U jetzt hat deutlich bessere Leistungsdaten natürlich. Man hätte vielleicht den Namen komplett ändern sollen. Ja, vielleicht hängt es daran mit zusammen. War vielleicht keine gute Idee. Aber die Wii U ist eine Konsole, die nicht mehr mit den heutigen Konsolengenerationen zu vergleichen ist. Und sie hat durchaus das Potenzial für anspruchsvolle Umsetzung. Ja? Und das müssen die Studios offenbar noch lernen. Denn möglicherweise wird die Wii U auch ein Erfolg. Ja? Weil sie wurde genauso geschimpft wie alle anderen Produkte von Nintendo, die ein Erfolg wurden. Ja? Die komischerweise die Produkte, die nicht so gescholten wurden von der Presse, die haben versagt. Beispielsweise das Nintendo 64 gegen die PlayStation. Ja? Damals war alles ausgerichtet, ja, auf N64 und die Entwicklerstudios glaubten an die N64 und dann kam die PlayStation 1 auf den Markt, PS1, und dann war es rum mit dem Nintendo 64. Ja? Die Sega Saturn müssten wir da auch noch dazu rechnen, ja, die war auch noch Konkurrent. Aber man sieht eigentlich, dass diese Aussagen von den Entwicklerstudios sich bisher immer nicht bewahrheitet haben in der Form. Ja. Bei der PS3 und bei der Xbox 360 waren sie sich am Anfang auch alle sicher und da sind einige Entwicklerstudios dann in die Binsen gegangen, weil sie eben auf einen schnellen Erfolg gehofft haben, der PS3 und der Xbox 360. Das war nicht so. Zu der Zeitpunkt war eben die normale Wii eben top in den Verkäufen. Ja? Und da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Wenn man Geld verdienen will, dann muss man die Spiele für das Modell verkaufen, das die meisten Leute haben. Und das war eben da die Wii. Und deswegen haben da einige Entwicklerstudios hart dran zu beißen gehabt. Jetzt ist es wieder so, dass die Wii U eben von den Entwicklerstudios gedisst wird. Und dann schauen wir mal, wie das dann sich auswirkt. Ich habe die Wii U schon bei einem Bekannten ausgiebig getestet. Es gibt vielleicht noch ein paar Probleme mit der Bedienung, ja, mit der Konsole. Aber ansonsten muss ich sagen, ist ja eigentlich zeitgemäß. Vor allem die Idee, dass man eben, und das wird ja tatsächlich so gemacht, dass man ein Tablet hat quasi als Spielpad und auf dem man auch die Spiele weiterspielen kann, ja. Wenn das Spiel unterstützt, wie zum Beispiel am TV. Ja, das heißt, man spielt am TV, dann will jemand was gucken, ja, dann nimmt man einfach das Pad und spielt dort weiter, ja, auf seinem Tablet sozusagen. Gut. Die Idee ist super, gerade hier die Tablet-Generation und Smartphone-Generation sollte damit zufrieden sein. Ja, das wurde eigentlich gut gelöst. Wie gesagt, die Bedienung, da müsste man vielleicht noch ein bisschen was machen, ja, dass das alles ein bisschen flüssiger abläuft. Die Grafikqualität ist sehr gut, ja, also hier mit durchaus mit PS oder durchaus besser als die PS3, ja, wenn man das vergleicht. Da ist also durchaus noch wesentlich mehr möglich. Das bedeutet also, die Spiele, die jetzt rauskommen haben, von der Qualität her, sind etwa so, wie die PS3 jetzt ist. Ja, und wir alle wissen, dass die PS3-Games am Anfang gruselig waren. Ja, also bleibt da noch jede Menge Potenzial für die Wii U, wenn die jetzt eine Zeit lang auf dem Markt ist, dass da noch etliches herausgekitzelt werden kann aus der Hardware. Und deswegen wollen wir abwarten, wie das Ganze da aussieht dann, wie es mit der Wii U wird. Auf jeden Fall finde ich es unmöglich, zum Beispiel von den Machern von Unreal, ich weiß schon gar nicht mehr den Namen von denen. Ja, wenn die dann überheblich sagen, ja, für die Wii U haben wir schon die alte Engine, ja, die neue wird nicht umgesetzt. Ja, dann kann ich nur sagen, screw you, ganz einfach. Dann werden eben die neuen Spiele nicht gekauft. Ja. Und selbst wenn, es eine PS4 gibt. So ein Spiel will ich nicht kaufen, weil ein Studio, das so eine Arroganz an den Tag legt, ja, und so argumentiert, die können mal gestohlen bleiben. So, dann bin ich eigentlich schon mit meiner, ich muss heute fast sagen, mit meinem Gemeckere, ja, am Ende. Sorry, aber es war heute mal wieder Zeit für eine Meckersendung. Und am Schluss immer was Witziges, auch wenn es einem kaum noch zumute ist für was Witziges. Aber das lässt einem vielleicht alles wieder vergessen an negativen Sachen, die ich heute in der Sendung gesagt habe. Letztes Mal habe ich was berichtet über den den japanischen Meme. So, jetzt habe ich alle Artikel durch. diesen Hadoken-Meme, ja, den die japanischen Schulmädchen da momentan aufführen wie verrückt. Ja. Und sieh da, in Japan geht alles schnell, jetzt sind es nicht mehr die Hadoken-Aufnahmen, sondern jetzt ist es Quidditch, Japan spielt Quidditch, die japanischen Teenager im Quidditch-Fieber, und die Bilder sind natürlich mal wieder phänomenal gemacht, ja. Ist fantastisch, ja. Das muss man sich angucken, diese Fotos. Die sehen richtig genial aus. Sagen wir, Harry Potter is alive, Quidditch in Japan, ein Volkssport geworden, ja. Und schaut es euch an, verlinkt ist das Ganze. Und wo es verlinkt ist, das sage ich euch jetzt auch, nämlich, wie immer am Ende der Sendung, empfehle ich euch, auf die Google Plus Community zu gehen, beziehungsweise auf die Google Plus Seite Rios Wochensicht. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt oder auch selbst eigene Beiträge mal schicken wollt. Auch das könnt ihr tun, rio@thenetcast.com. Und jetzt die ganzen Links, Informationen, beispielsweise Links zu dem Video von LucasArts oder eben von den Quidditch-Bildern. Dann könnt ihr auf die Seite wochensicht.thenetcasts.com gehen und dabei immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Ja, damit sind wir am Ende und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!